Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Guten Morgen, hier beginnt Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Es ist wieder Samstag, von 10 bis 12 Uhr auf Kontrabande FM 91.4. Wir senden jetzt 2 Stunden direkt von hier aus dem Herzen Barcelonas, von der Plaza Real. Wir sind auch live im Internet, zu hören unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Es gibt aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel Musik. Contrabanda ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Wer uns anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 013 9533. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskatz. Heute vor 51 Jahren wurde Benno Ohnesorg ermordet. In Gedenken an dieses Verbrechen und an das Opfer und an die damalige Zeit hören wir jetzt eine Dokumentation, einen Auszug zumindest, über den Mord an Benno Ohnesorg, der Fall Ohnesorg. Berlin, Krumme Straße 66. Kein normaler Hinterhof, ein Tatort. Hier wurde vor 45 Jahren der Student Benno Ohnesorg erschossen. Ein Augenzeuge sagte zu mir im Gespräch, Nach dem Schuss sei es so gewesen, man habe Kurs und seine Leute haben ohne Sorg da liegen lassen, wie ein angeschossenes Wild. Dann ist alles, was nach dem Schuss passiert ist, auf so makabre Art und Weise vertuscht worden, dass ich als Verschwörungstheoretiker bezeichnet wurde, als ich angefangen habe, diese Sachen aufzudecken. Journalist Peter Wensierski und Buchautor Uwe Sukup. Seit Jahren erforschen sie die Hintergründe der Schüsse auf Benno Ohnesorg. An die 300 Fotos vom Tatort haben sie gesammelt und jetzt erstmals digital analysiert, Zentimeter für Zentimeter. Und dies hier ist Benno Ohnesorg mit einem knallroten Hemd, beigefarbener Hose und charakteristisch für ihn hier unten seine Sandalen ohne Strümpfe, Jesuslatschen. Prügelorgien auf dem Hinterhof unmittelbar vor dem tödlichen Schuss und eine bisher nie entdeckte Spur von Ohnesorg. Wenn man hier bei diesem Bild näher heranfährt an die Stelle, sieht man hinten die Füße einiger Polizeibeamter. Und man erkennt auch wieder die Sandalen mit nackten Füßen von Benno Ohnesorg. Er steht hier noch, auch hier in diesem Moment lebt er noch, er steht noch, ist umringt von lauter Polizeibeamten. Einer der Beamten vor Ort ist Karl-Heinz Kurras, hier auf dem Schießstand. Ein Privatfoto, geschossen von Wolfgang Schöne. Der war damals Fotoreporter bei Axel Springer, stand Kurras nahe und besuchte ihn kurz nach dem Todesschuss. Er hat gesagt, er ist im Innenhof gewesen, die Studenten sind hinterhergekommen, der Hof war voll von Menschen, er ist von mehreren Leuten umringt worden und hat sowas wie ein Messer blitzen sehen. So erzählt es Kurras später auch vor Gericht und wird freigesprochen. Zeugen bleiben ungehört, Beweise werden unterschlagen. Die Ermittler hätten diese Aufnahmen eines Fernsehkameramannes schon damals sichten können und dann dieselben unglaublichen Entdeckungen gemacht wie jetzt Sukup und Wensierski. Vor dem hellen Käfer zeichnet sich diese Gestalt ab mit einer Pistole in der Hand. Es ist zweifelsfrei Karl-Heinz Kurras und es ist zweifelsfrei seine Waffe. Er hat sie einem ausgestreckten Arm gezogen, geht vom Rasen, kommt mehrere Meter, völlig frei, unbedrängt, nicht in Notwehr, auf die Gruppe zu. Benno Ohnesorg, so hat Sukup weiter recherchiert, wurde bereits von Polizisten verprügelt, als Kurras mit seiner Pistole dazukam. Das müsste dann etwa hier gewesen sein. Und dass er etwa irgendwie so in der Hocke ist. Und nach Zeugenaussagen ist es so gewesen, dass er sich die Hände über dem Kopf hält und aufhören gerufen hat. Und andere Zeugen sagen auch, dass er gerufen hat, bitte nicht schießen. War es eine gezielte Tötung? Auch Fotoreporter Schöne war dabei in jener Nacht. Und dann bin ich wieder reingelaufen und sehe da jemand auf dem Boden liegen, habe mich umgedreht und habe ein Foto gemacht. Doch sein Foto zeigt nur die halbe Wahrheit. Es war immer nur so veröffentlicht. Ja? Und tatsächlich zeigt es aber hier am Rand Karl-Heinz Kurras und es zeigt seinen Vorgesetzten, beide ganz klar, deutlich, zusammen um das Opfer stehend. Vor Gericht bestritten beide, sich begegnet zu sein und auch Schöne will Kurras nicht gesehen haben, trotz des Fotos. Ja, das ist auf dem Negativ ja kaum zu sehen hier, das ist ja ein Futzelchen. Seinen Bekannten Kurras einfach übersehen, Schöne schoss jede Woche mit ihm, dubios, auch die Polizei schnitt Kurras auf ihren Abzügen einfach ab. Ich möchte fast vermuten, dass dort im Labor möglicherweise genauso ein Unsinn passiert ist wie auf diesen Fotos hier, dass Teile von den Fotos, die unwichtig erschienen sind, weggelassen worden sind. Sie hören eine Radiosendung in deutscher Sprache. Niemandsland auf 91.4 FM. Contrabanda in Barcelona. Ein freies Radio für bewusste Menschen. Oh! Nochmals Kuras. Kurz nach seinem Schuss brüllt er Reporter an, sie sollen den Hof verlassen. Ohne Sorg wird abtransportiert und die Vertuschung geht weiter, jetzt an der Leiche des Studenten. Was dann geschah im OP-Saal ist, dass ein Teil seiner Schädeldecke entfernt wurde, nämlich genau die Stelle des Einschusses, und verschwunden blieb in dieser Nacht. Der Totenschein nennt als Todesursache stumpfe Gewalt. Als Gerichtsmediziner Volkmar Schneider am nächsten Tag ohne Sorg obduziert, ist die Kopfhaut über der manipulierten Wunde gar zugenäht. Und hier an der rechten Seite, im Zentrum etwa 7 Zentimeter oberhalb des rechten Ohres, was hier anzunehmen wäre, finden wir die Einschusslücke von den Rändern, die also erweitert sind durch Einsatz einer Knochenzange offensichtlich. Hier ist also die eigentliche Schusslücke, die Einschusslücke gewesen. Und alles, was hier so zackig ist, das ist also erweitert worden. Was macht das für einen Sinn, jetzt diese Schusslücke zu erweitern? Ich kann da keinen rechten Sinn erkennen. Es sei denn, man wollte die eigentliche Todesursache verschleiern. Der Schädel von Benno ohne Sorg, da sind sich Wensiarski und Sukup sicher, liegt immer noch im Berliner Institut für Gerichtsmedizin. Dort will man das weder bestätigen noch dementieren. Überhaupt seien die Asservate in einem schlechten Zustand. Dann folgt der Rausschmiss. Der Schädel von Benno ohne Sorg ist so wichtig, als dass er in irgendwelchen Kisten hier unten im Keller durcheinander aufbewahrt werden soll. Die beiden werden nicht locker lassen, fordern, dass der Schädel gesucht, gefunden und endlich bestattet wird, so wie ohne Sorg im Juni 1967. Und wenn man diesen Fall genau analysiert, denke ich, kann man da eigentlich eine Menge lernen für die Gegenwart und die Zukunft. Und das Wichtigste ist, denke ich, dass man niemals Dinge vertuschen und verschleiern darf, in dem Glauben, das hilft. Genau das Gegenteil passiert. Das zeigt der Fall ohne Sorg. Es wird alles noch schlimmer. Tausende gaben ohne Sorg das letzte Geleit. Dann waren die friedlichen Zeiten endgültig vorbei. Der Schuss und all die Lügen trieben viele in Gewalt und Terrorismus. Aufgeklärt ist der Fall bis heute nicht. 45 Jahre sind vergangen. Ja, genauer gesagt, 51 Jahre sind vergangen. Diese Dokumentation ist schon 6 Jahre alt, aber immerhin, es ist eine sehr drastische und sehr klare Dokumentation über den Mord an Benno ohne Sorg. Sie hören Niemandsland, Sie hören 91.4 FM, Contrabanda. Es ist 21:45 am frühen Morgen und ich begrüße all diejenigen, die jetzt erst aufgestanden sind, noch einmal zu unserer Sendung. Lässt mich völlig kalt. Und die ganze Szene

Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 79. Teil. Arthur Köstler in frankistischer Gefangenschaft. Pasaremos. Malaga, 8. Februar 1937. Arthur Köstler hält sich zu diesem Zeitpunkt im Haus des englischen Biologen Sir Peter Chalmers Mitchell auf. Arthur Köstler berichtet auch Einzelheiten über den Einmarsch der Rebellentruppen. 1 Uhr. Ein Offizier mit dem grauen Stahlhelm der italienischen Armee taucht auf der Landstraße auf, unserem Haus gegenüber. Er sieht sich um, zieht seinen Revolver und schießt in die Luft. Darauf erscheinen etwa 200 Mann Infanterie in der Wegbiegung und marschieren in vollendeter Ordnung die Straße zur Stadt hinunter. Sie singen Mussolinis Hymne, die Giovinezzer. Sie grüßen uns, während sie am Garten vorbeimarschieren. Sir Peters Hausleute, die gestern noch eifrig die geballten Fäuste gehoben hatten, heben jetzt mit gleicher spanischer Überschwänglichkeit den Arm zum Faschistengruß. Sie scheinen sich durchaus wohl in ihrer Haut zu fühlen. Aber da sie uns Ausländer letzten Endes als Halbidioten betrachten, flüstert der Gärtner Sir Peter zu, er solle ihm den neuen Gruß nachmachen. Denn, erklärt er uns, wir haben jetzt eine neue Regierung. Wir stehen alle auf der Terrasse unter der englischen Fahne. Es kommen immer mehr Truppen vorbei und alle grüßen uns mit stramm erhobenem Arm. Es sieht aus, als nehmen wir eine Parade ab. Nach einer Weile müssen auch Sir Peter und ich die Arme heben. Wir vermeiden es, einander anzusehen. Dann gehe ich ins Haus und trinke ein Wasserglas voll Cognac. 4 Uhr. Ein gedämpftes Brausen von Hurras und Händeklatschen. Die Rebellentruppen sind in die Stadt eingerückt. 4.30 Uhr. Autos mit der Bourbonenflagge fahren über die Landstraße. Eine lange Kette von Tanks fährt am Haus vorbei. Aus der Stadt hört man in regelmäßigen Intervallen Salven und einzelne Schüsse. Die Köchin meint, da der Kampf nun zu Ende sei, könnten diese Schüsse nur bedeuten, dass die Bestrafung der roten Verbrecher begonnen hat. Tatsächlich erschießen Franco-Truppen und Falange in der ersten Woche nach der Einnahme der Stadt 4.000 Menschen. Köstler und Sir Peter werden von einem Faschisten in Kalistenuniform, einem Senior Thomas Bolin, verhaftet. Um die Besonderheit der Lage verstehen zu können, die sich dabei ergibt, muss man um die Vorgeschichte wissen. Sowohl Köstler als auch Sir Peter Chalmers Mitchell haben schon die Bekanntschaft Thomas Bolins und seines Vetters, des Kapitäns Bolin, gemacht. Köstler berichtet. Im August 1936, einen Monat nach Ausbruch des Bürgerkrieges, bereiste ich im Auftrag meiner Zeitung Portugal und das südliche Rebellengebiet. In Sevilla, dem damaligen Hauptquartier der Aufständischen, interviewte ich General Queipo de Llano und konnte einige Tatsachen über den Bruch des Nicht-Interventionspaktes feststellen, deren Veröffentlichung im News Chronicle ziemliches Aufsehen erregte und ein diplomatisches Nachspiel zur Folge hatte. Nie wieder erhielt ein liberaler Journalist die Erlaubnis, Rebellengebiet zu betreten. Der Mann, mit dem ich in Sevilla am meisten zu tun gehabt hatte, war Kapitän Bolin, der Leiter der Presseabteilung beim Rebellenhauptquartier. Bolin hatte auch unter anderem das Interview mit Queipo vermittelt. Am dritten Tag meines Aufenthalts in Sevilla traf ich einen ehemaligen Redaktionskollegen aus Berlin, der sich in Gesellschaft von einigen deutschen Kriegspiloten befand. Der Mann hieß Strindberg, war nebenbei bemerkt August Strindbergs Sohn und Kriegsberichterstatter einer nationalsozialistischen Zeitung in Spanien. Er denunzierte mich bei Bolin als deutschen Emigranten. Ich entkam noch rechtzeitig nach Gibraltar. Der Steckbrief kam hinter mir her. In London veröffentlichte ich mein Tatsachenmaterial und bald darauf mein Schwarzbuch über Spanien. Kollegen, die aus Spanien kamen, erzählten später, dass Bolin geschworen habe, Köstler wie einen tollen Hund zu erschießen, wenn er ihm jemals in die Hände fallen sollte. Es war Bolin, dem ich 6 Monate später in die Hände fiel. Das ist die eine Hälfte der Vorgeschichte. Es gibt noch eine zweite. Kapitän Bolin hatte einen Vetter. Dieser Vetter hatte ein Haus in Malaga. Es war das Nachbarhaus von Sir Peter. Des Vetters Name war Thomas Bolin. Diesem Thomas Bullin und seiner Familie hatte Sir Peter das Leben gerettet. Ich erfuhr das erst am Abend vor unserer Verhaftung. Thomas Bullin war Mitglied der Falange Española. Am 18. Juli 1936 brach in Malaga, wie in anderen Städten Spaniens, Francos Putsch aus. Die Falange von Malaga putschte mit. Der Putsch wurde niedergeschlagen, die Republikaner blieben Herren der Stadt. Thomas Bullin flüchtete in das Haus seines Nachbarn Sir Peter, dessen noch rote Gesinnung ihm bekannt war, und bat um Schutz und Obdach. Er brachte seine Frau mit, seine Schwiegermutter, 5 oder 6 Kinder, seinen Hauskaplan und 2 oder 3 Dienstboten. Sir Peter installierte den ganzen Bullin-Clan in seinem Haus. Bullin bekam die gleichen beiden Zimmer im Obergeschoss, die 6 Monate später von mir bewohnt wurden. Beim Einzug übergab Thomas Bullin einen Briefumschlag mit Dokumenten Sir Peter zur Aufbewahrung, der sie in seinem Schreibtisch verschloss. Am nächsten Tag kam eine Patrouille von Anarchisten in das Haus. Sir Peter wurde nicht behelligt, seine Gesinnung war bekannt, aber sie wollten die Ausweispapiere des Seniors sehen, der tags zuvor eingezogen war. Sir Peter war gezwungen, die Dokumente auszuhändigen. Der Anarchistenführer, ein sehr junger Mann, öffnete den Umschlag. Das erste, was er fand, war die Mitgliedskarte Thomas Bullins von der Falange. Das zweite, eine Serie von pornografischen Bildern, wie sie von Pariser Spezialbuchhandlungen auf Bestellung versandt wurden. Der Anarchistenführer schien von beiden Funden gleichermaßen entzückt zu sein. Da hatte Sir Peter einen seiner glücklichen Einfälle. »Hör mal«, sagte er sanft zu dem Anarchistenführer, »wie wäre es, wenn wir ein Geschäft machten?« »Du behältst die Fotos und ich die Mitgliedskarte. Ich finde, die Fotos sind viel schöner.« Der Anführer, ein wie gesagt sehr junger Mann, war zuerst empört, dann belustigt und schließlich stimmte er aus Freundschaft zu Sir Peter zu. Einige Tage später wurde Bullin dennoch verhaftet. Aber Sir Peter bekam ihn wieder frei, besorgte Pässe für seine Angehörigen, schickte sie ins Ausland und brachte schließlich Thomas Bullin selbst unter Gefährdung der eigenen Person über die Grenze nach Gibraltar. Bullins Gepäck blieb bei Sir Peter. Bullins Haus wurde in ein Militärlazarett verwandelt. Die beiden Vettern Bullin sind zurückgekommen. Einen Augenblick sieht es so aus, als wolle Kapitän Bullin Köstler auf der Stelle erschießen. Dann aber lässt er ihn nur fesseln und ins Polizeigefängnis von Malaga bringen. Über 3 Monate wird Arthur Köstler in Malaga und Sevilla von den Faschisten gefangen gehalten. Man foltert ihn. Er erlebt, wie viele andere der politischen Gefangenen erschossen werden. Auch ihn verurteilt man zum Tode, aber das Urteil wird nicht vollstreckt. Am 14. Mai 1937 wird er bei La Linea, dem spanischen Grenzort in der Nähe von Gibraltar, auf freien Fuß gesetzt. Wem er seine Freilassung zu verdanken hat, schildert Köstler im Epilog seines Erinnerungsbuches »Ein spanisches Testament«. Sir Peter ist 48 Stunden nach unserer Verhaftung, dank der energischen Intervention der Offiziere eines britischen Kriegsschiffs, befreit worden. Er telegrafierte noch von Bord meine Verhaftung nach England. Ihm habe ich es zu verdanken, dass die Vollziehung des standrechtlichen Urteils in Malaga verhindert werden konnte. Dass ich schließlich freikam, verdanke ich den Bemühungen von Freunden und Unbekannten, Einzelpersonen und Organisationen. Unter ihnen befanden sich auch einige konservative Mitglieder des englischen Unterhauses mit rebellenfreundlicher Gesinnung. Sie mochten die Dinge, die ich schrieb, sofern sie sie gelesen hatten, sicher nicht gern. Dennoch setzten sie sich für mich ein. Ich erfuhr es nach meiner Freilassung und ich verstand, dass diese Aktion nichts mehr mit meiner Person zu tun hatte, sondern zu einer Kraftprobe geworden war zwischen einer demokratischen Öffentlichkeit, die selbst über keinerlei Pressionsmittel verfügt, und dem diktatorischen Machtapparat Francos. In Malaga ist nach den Massenerschießungen der ersten Wochen wieder Frieden eingekehrt. Die Hafenstadt am Mittelmeer wird zu einem beliebten Urlaubsort für die Soldaten der Franco-Armeen. Auch die Flieger der Legion Condor erholen sich dort von ihren Einsätzen an der Madrid-Front. Graf Hoyos, der inzwischen der Legion Condor eingegliedert worden ist, notiert: Am nächsten Mittag erreichten wir Malaga. Hier waren die Spuren der roten Zeit noch sehr deutlich zu sehen. Jede zweite Villa war aus purer Zerstörungswut ausgebrannt worden. Nur die schönen Luxushotels hatten die Bolschewisten aus eigennützigen Erwägungen verschont. Graf Hoyos täuscht sich jedoch. Die Zerstörungen in der Stadt rühren von dem Beschuss durch die Flotte der Nationalen und von den häufigen Bombenangriffen durch die Flugzeuge der italienischen Legion und der Legion Condor her. Hoyos berichtet weiter. Wenn ein Soldat im Krieg Urlaub hat, so gibt er sein an der Front erspartes Geld freudig aus. Das taten wir auch gründlich. Ein Apartment, dessen Fenster sich zum Meer hin öffneten, wurde ohne Zaudern gemietet. Die wehrfähigen Männer waren an der Front und die Mädchen freuten sich alle, dass wir gekommen waren. Unsere Cocktailpartys im Hotel erfreuten sich eines großen Zustroms. Am Tage fuhren wir zu 6 oder 7 im kleinen Fort hinaus an die felsige, blumenübersäte Küste zum Baden. Abends waren wir Gäste der spanischen Familien, deren Töchter zu unserem engen Kreis zählten. Auch Liebling war dabei. Sie war als Krankenpflegerin im Lazarett hier tätig. So wie wir in Malaga lebten, konnten nur Millionäre leben. Nicht, weil wir Millionen hatten, sondern weil man einfach nicht besser und schöner leben konnte. Ewige Sonne, ewiges leichtes Meeresrauschen, ein kleines laues Lüftchen machen Malaga zu einem Paradies, in dem jeder Mensch lustig und zufrieden war, wo jeder den anderen gern hatte. Die vorgesehenen 5 Tage reichten gerade aus, um die ersparten Peseten bequem auszugeben. Sie hörten, es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, 79. Teil, Arthur Köstler, in frankistischer Gefangenschaft. Unser Literaturhinweis, Arthur Köstler, ein spanisches Testament, Zürich, 1938. Ebenfalls verweisen wir auf Der Spanische Bürgerkrieg in Augenzeugenberichten, herausgegeben und eingeleitet von Hans Christian Kirsch. Karl Rauch Verlag, Düsseldorf, 1967. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Escribir, ya sabes mi paradero, tercera brigada mixta primera, línea de fuego, tercera brigada mixta primera, línea de fuego. Aunque me tire en el puente y también la pasarela, en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Ja, ich weiß ja gar nicht, ob man das hört. Blub, blub, blub aus der Tiefe des Landwehrkanals. Hier ist Deep Blue. Deep Blue grüßt euch mitten aus dem Kreuzberger Südwesten. Also, hört schön. Radio Niemandsland. Schon leicht ins Schwüle spielender Vormittag hier im Zentrum von Barcelona, im Zentrum von Katalonien, im Zentrum der Welt. Für die einen ein unbedeutendes Dorf, für die anderen, für die Chinesen zum Beispiel oder für die Leute in Ruanda. Guten Morgen, Werner, wie geht's? Guten Morgen. Ja, Weltdorf. Zentrum der Welt oder der Nabel der Welt. Wir sind ja eigentlich der Nabel der Welt. Jeder von uns, du und ich und jeder von uns, trägt seine eigene Welt mit sich rum. Also von daher. Wie die Schildkröte, die trägt ihr Haus auf dem Rücken. Auch, ja. Ist manchmal ein bisschen schwer, wenn man aus dem Wasser gespült wird, diesen ganzen Mist über den Asphalt zu schleppen. Alle haben wir unser Päcklein zu tragen. Ja, genau. Wie gesagt, bewölkt, die Sonne traut sich noch nicht, die will noch nicht so richtig durchkommen. Ich bin vorhin, als ich auf dem Weg war hier zum Radio, über die Plaza Sant Jaume gegangen und der Platz ist von katalanischer autonomer Polizei hermetisch abgeriegelt. Man hat da kleine Schlupflöcher von allen Seiten, kann man nur ganz dünn durch ein Nadelöhr über den Platz. Dann wird ja heute verkündet, dass die neue Regierung sich etabliert, El Govern de Catalunya. Da hat man schon einen Teppich, ich weiß nicht, ob der jetzt ein bisschen mottenzerfressen war, einen Teppich aus dem Gebäude der Generalitat gehängt, mit einem ganz alten Tuch bestickt mit dem katalanischen Wappen. Und heute wollen also die Separatisten in der Generalitat, hier in der Landesregierung, ganz groß ihre, ja, wie soll man sagen, ihre Regierungseinführung feiern, begehen. Und dazu ist jede Menge Polizei auch aufgefahren. Und es gibt also eine neue Situation. Es gibt ein neues Spiel. Das Brett, wenn es ein Schachspiel wäre, ist neu besetzt worden. Die Partie geht von vorne los mit anderen Kontrahenten. Rajoy ist weg, Werner. Und wir haben jetzt also Pedro Sanchez auf dem Programm, der Sozialistenführer. Und der Katalanist Quim Torra hat schon gesagt, wir müssen auf Augenhöhe verhandeln von Regierung zu Regierung. Das lässt nichts Gutes ahnen. Wie siehst du die Situation? Ja, war aber auch zu erwarten. Also was eigentlich auch heute stattfinden müsste, wäre dann quasi die Aufhebung von diesem Artikel 155, wenn nämlich die katalanische Regierung dann konstituiert ist. Ja gut, aber zu der anderen Geschichte, dass jetzt natürlich das Tagesthema, das einzige Thema in den letzten zwei Tagen, dieses konstruktive Misstrauensvotum und also das Resultat ist ja wahrscheinlich bekannt. Wer jetzt sein Päcklein nicht mehr tragen muss, ist unser Minister Präsident Rajoy, der also nicht mehr in la primera linea de fuego steht. Ne? Und so ist es halt im Leben, ne? Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Ne? Oder wie mal ein schwäbischer Heimatdichter gesagt hat, da hatte also der Rajoy gerade vor ein paar Tagen endlich seinen Haushaltsplan durchgekriegt mit Hilfe hauptsächlich der baskischen Nationalisten. Großer Erfolg, ne? Hochzufrieden. Und dann hat er gedacht, jetzt kriege ich die restlichen zwei Jahre auch noch locker über die Bühne. Ne? Ja, und kaum gedacht, wird der Lust ein End gemacht. Gestern noch auf stolzen Rossen, heute durch die Brust geschossen, morgen in das kühle Grab. Ja, der Was war das, Wilhelm Busch? Nee. Oder hast du das? Wilhelm Hauff. Ah, Wilhelm Hauff. Ja. Und es ist also wirklich alles rasend schnell gegangen innerhalb von, also den Antrag hatte der auf dieses konstruktive Misstrauensvotum hatte der Sanchez von Sozialisten ja schon gestellt, glaube ich, am letzten Sonntag. Aber kein Schwein hat so richtig dran geglaubt, dass das funktionieren könnte. Ne? Vor allen Dingen hat man die Basken unterschätzt. Man hatte gedacht, ja, die BNB, die baskische nationalistische rechtskonservative Partei, würde da nicht mitmachen. Die haben ja unheimlich viel bekommen von Rajoy. Die haben ihren ganzen Haushalt finanziert bekommen und etliche Millionen auch hingelegt bekommen. Und da haben sie gezeigt, wo die Loyalität ist. Ja, das Geld nehmen wir gerne, aber den Rest machen wir nicht mehr mit. Bei diesem Misstrauensvotum dann am Ende das Resultat war, also Podemos hatte den Sozialisten schon von vornherein zugesichert, dass er auch mit ihnen stimmen würden, aber das hätte dann eben immer noch nicht gereicht und deshalb brauchten sie dann die katalanischen und die vor allem die baskischen Nationalisten da. Und mit denen hat es dann also geklappt. Jetzt haben die alle zusammen von 175 wäre 50-50 von den 350 Abgeordneten und da haben sie jetzt sogar 180, also fünf Abgeordnete mehr. Gegen 169 hatten die anderen. Ja, genau. Aber sie mussten, glaube ich, die absolute Mehrheit bekommen. Es reichte nicht die relative Mehrheit. Sie mussten also 175 mindestens überwinden. Ja, ja. Also theoretisch hätte gereicht 176 und jetzt haben sie aber 180. Ja, und dann natürlich große Freude, große Euphorie und so, und weil Rajoy blieb eben nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. Und das hat er, glaube ich, gestern auch nochmal extra gesagt, so, also selbstverständlich akzeptiere ich das Resultat, so ein Schwachkopf, also wie wenn er sagen wollte, na gut, ich hätte ja auch die Panzer auf die Straße holen können. Ne? Man hatte mir auch noch ein Schlupfloch gelassen, Pedro Sanchez hatte ja zu einem bestimmten Zeitpunkt, ich glaube es war um kurz nach 11, die Debatte endete ja um 11.35 Uhr, also die Abstimmung. Er hatte ihm noch gesagt, sie können immer noch von selber zurücktreten. Dann wäre seine Regierung im Amt geblieben und die PP hätte allerdings nur einen neuen Präsidenten wählen müssen. Auch wieder mit Hilfe des Parlaments, wo sie dann auch wieder eine Mehrheit hätten suchen müssen. Und wo sie dann auch wieder neu hinter den Kulissen hätten verhandeln müssen mit den Basken und den anderen Nationalisten. Und das wäre denen wahrscheinlich viel zu kompliziert geworden und deshalb... Ja, ist es so gelaufen? Ja, also ich glaube, das stimmt. Diese Möglichkeit hätte es gegeben, dass er selber dimittiert und dann, wie du sagst, wäre eben die Regierung hätte dann erstmal in funktiones, sagt man weiter, geschäftsführend im Amt bleiben können. Aber er hat es dann aber nicht gemacht, ist dann hat nicht dimittiert. Und warum ist die ganze Sache durchgekommen? Weil eben dieser Gürtelprozess jetzt demonstriert hat, dass diese PP seit ihrer Existenz eine korrupte Partei war, die sich illegal finanziert hat. Gut, und deshalb hat er nicht dimittiert, weil dann wäre vor der Geschichte so dagestanden, ja, das ist der damals dann wegen Korruption zurücktreten ist und so weiter. Und das will er vermeiden. Also er würde dann dadurch auch das Erbe ja schon von Aznar, ne? Also die letzten 30 Jahre, seit die an der Macht sind, ne? Hätte er das dann auch noch quasi übernommen. Ne? Naja, aber dann stellt er sich doch hin und sagt, es war mir eine Ehre, Regierungschef gewesen zu sein und Spanien besser zu hinterlassen, als ich es vorgefunden habe. Und also ja, die Formen haben sie gewahrt. Ja, ne? Ja. So, insgesamt muss man schon sagen, also die Form wurde gewahrt. Das ist wirklich die Höhe. Ja, jetzt, also abgesehen von diesen 100.000 Korruptionsfällen innerhalb dieser PP-Partei, ja, wurde immer und immer bei jedem einzelnen Fall ja neu aufgetaucht, ist erstmal die Leute verteidigt, ne? Öffentlich verteidigt und so weiter. Ja? Und wo es dann immer mehr Einzelheiten bekannt wurden, also die ganzen Ermittlungen, wo es ging, verschleppt, verzögert, ne? Die geleugnet einfach. Ne? Und Richter wurden bedroht, darf man auch nicht vergessen. Und dann Angestellte wurden mit dem Tode bedroht, die bestimmte Korruptionsfälle aufgedeckt hatten in Rathäusern und in Ämtern. Und jedenfalls, also das war das Modell, nach dem wir in jedem Fall einzelnen Fall gehandelt haben. Und dann natürlich, wenn es dann doch irgendwann mal zum Prozess kam, ja, dann war die Sache wieder verjährt oder es ist doch schon so lange her oder die Leute, die sind ja inzwischen gar nicht mehr bei uns in der Partei und so. Also dafür steht dieser Rajoy. Aber abgesehen davon natürlich auch andere Sachen, wie zum Beispiel eine der ersten Maßnahmen, wo er dann an die Macht kam mit seiner Regierung 2012, war praktisch die erneuerbaren Energien zu stoppen, ja. Und auch da natürlich wieder eigene Interessen dahinter, die ihre ganzen abgehalfterten früheren Politiker, die waren dann alle untergekrochen bei den Konzernen der alten Energien, sagen wir, hatten sie schon ihre Leute da installiert, also schon Said Aznar, eben Soria, dieser Innenminister, der Wirtschaftsminister, der dann auch zurücktreten musste wegen den Panama-Papieren und so, Arbeitsmarktreform, Entlassungen erleichtert, Abfindungen reduziert, also praktisch damit die Grundlagen für die ganze Prekarität erst geschaffen. Ja. Das ist dieser Typ und der stellt sich dann hin. Ich habe Spanien besser hinterlassen, als ich es vorgefunden habe. Alguien se lo tuvo que pedir. Se lo voy a decir. Podemos fue el que le exigió que mantuviera usted. Was für ein schöner Sonntag. Was mir auch aufgefallen ist bei der Debatte, es gab wirklich peinliche Momente, wo dann, als es darum ging, dieses Misstrauensvotum zu begründen, und da gab es ja ein Hin und Her. Es gab ja immer Redebeitrag, Replik, Redebeitrag, Replik. Ich habe hier eine schöne Zusammenstellung der Höhepunkte von dieser Debatte. Und da hat dieser Typ doch eiskalt angefangen, Korruptionsfälle der anderen Parteien zu nennen und anzuprangern, anstatt überhaupt nur mit einem Wort auf das, was gesagt wurde, und auf den Ernst der Lage zu reagieren. Das heißt, diese Haltung, einfach sich immer weiter zu verbunkern, zu leugnen, abzustreiten, die ist sehr kindisch. Und das hat gezeigt, mit was für einem Menschenschlag man es hier eigentlich auch zu tun hat, wenn man über die spanische Rechte spricht. Am Freitag um 11.31 Uhr war es also endlich soweit. Ein Aufatmen zumindest bei allen progressiven Menschen hier in diesem Land. Der Chef der spanischen Sozialistischen Arbeiterpartei, PSOE, Pedro Sánchez, hat im Parlament in Madrid die nötigen Stimmen zusammen, um den bisherigen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy per konstruktivem Misstrauensvotum zu stürzen. Entsprechend den spanischen Gesetzen ist Sánchez damit neuer Regierungschef des Landes, sobald ihn der König offiziell dazu ernannt hat. Parlamentspräsidentin Ana Pastor informierte den Monarchen am Nachmittag offiziell über das Ergebnis der Abstimmung. Anschließend sollte das Datum von Ernennung und Vereidigung des neuen Ministerpräsidenten festgelegt werden. Wir hatten das gerade also gesagt, 180 Abgeordnete hatten für den Sozialdemokraten votiert, 169 sagten nein, einer enthielt sich der Stimme. Für Rajoy stimmten neben der Fraktion seiner eigenen Volkspartei natürlich PP, sein bisheriger de facto Koalitionspartner Ciudadanos, die Bürger sowie die Regionalparteien Union des Volkes von Navarra und Asturisches Forum. Das klingt alles sehr malerisch und sehr schön, es handelt sich da aber um kleine rechte Klicken, die Verwirrung und die Nichtinformation von vielen Bürgern nutzen. Die gründen dann lokal kleine Parteien, um anderen Stimmen abzusaugen und eine rechte Mehrheit zu garantieren. Gegen den Ministerpräsidenten stellten sich außer den Sozialdemokraten auch das Linksbündnis Unidos Podemos sowie die Regionalparteien aus dem Baskenland und Katalonien, die Separatisten natürlich, PNB, EH Bildu, PDeCAT und ERC, die Esquerra Republicana de Catalunya. Es war der vierte Misstrauensantrag im spanischen Parlament seit der Rückkehr zur Demokratie Mitte der 1970er Jahre und der erste, der Erfolg hatte. Die Abstimmung war eine Reaktion auf das am 21. Mai veröffentlichte Gerichtsurteil im Korruptionsfall Gürtel. Die Richter der Audiencia Nacional hatten mehrere frühere Funktionäre der PP, unter anderem den ehemaligen Schatzmeister Luis Bárcenas und den Unternehmer Francisco Correa, zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Auch die PP selbst wurde schuldig gesprochen. Das ist nämlich der Punkt. Die PP selbst, die ganze Partei, wurde schuldig gesprochen und muss eine Geldstrafe von 245.000 Euro zahlen. Viel zu billig sind sie davongekommen. Aber symbolisch wiegt das sehr schwer. Das wiegt eigentlich wie ein Mühlstein um den Hals. Und das war auch der Ausschlag für dieses Misstrauensvotum. Die Richter sprachen von der Regierungspartei als einer, Zitat, zum Begehen von Gesetzesverstößen gebildete Organisation. Eleganter kann man eine kriminelle Vereinigung gar nicht mehr nennen. Es habe sich nicht, Zitat weiter, um Einzelfälle gehandelt, wie Rajoy immer wieder versichert hatte, sondern um das Agieren einer festen Gruppe, die seit 1989, das heißt seit Gründung der PP, schwarze Kassen betrieben hatte. Die Entscheidung der Abgeordneten am Freitag war vor diesem Hintergrund und in erster Linie dem Ziel untergeordnet, Rajoy loszuwerden. Das muss man wissen, sonst kann man die ganze Geschichte hier nicht verstehen. Es ging wirklich darum, diesen Mann endlich und diese Clique, diese Diebesclique, endlich loszuwerden. Und da haben sich dann so unterschiedliche Parteien zusammengefunden, wie die Linksseparatisten und wie gesagt, also auch Sozialdemokraten und Podemos. Sanchez wird es schwerfallen, aus diesem Votum eine stabile Regierungsmehrheit zu formen, denken wir, oder? Und Pablo Iglesias, der Chef der Linkspartei Podemos, bewarb sich bereits um eine Beteiligung am neuen Kabinett und rief den PSOE-Chef auf, Spanien zu einem Beispiel für einen neuen Sozialismus im Süden Europas zu machen. Das sind natürlich Töne, die hört man dann nicht so gerne auf der sozialdemokratischen Seite und natürlich auch in Brüssel. PSOE-Fraktionssprecherin Margarita Robles wies solches Werben im spanischen Fernsehen TBE umgehend zurück. Pedro Sanchez hat bereits gesagt, dass er eine Regierung der PSOE sein wird. Das haben die also ziemlich klar gelassen. Die werden wohl keine Leute von Podemos in die Regierung holen. Sanchez, der siebte Ministerpräsident Spaniens nach dem Tod des Diktators Franco, hatte in seiner Rede vor dem Parlament am Donnerstag die Grundzüge seines Regierungsprogramms vorgestellt. Oberstes Ziel sei, die europäischen Ziele zu erfüllen und makroökonomische und Haushaltsstabilität zu garantieren. Damit rückt ein wirklicher Politikwechsel natürlich, wie man sich vorstellen kann, in weite Ferne. Es wird jetzt also kein linkes Paradies hier geben, sondern die werden weitermachen wie bisher, eben ohne Rajoy. Sanchez wird die von Rajoy auf Druck der EU durchgesetzten Kürzungen beibehalten. Er kündigte bereits an, den erst vor wenigen Tagen mit den Stimmen der PP, der Ciudadanos und der PNEUB verabschiedeten Haushalt zu akzeptieren. Und das hat natürlich sehr viel, wie man hier sagt, Bronca hervorgerufen. Da gab es also sehr viel Geschrei und Empörungsrufe im Parlament, als Sanchez genau das verkündet hatte, dass er eben diesen Haushalt beibehalten wolle, den die Rechten und die Neoliberalen ausgehandelt haben. Podemos hat natürlich zwei große Anliegen, die werden sie wahrscheinlich durchsetzen. Die Abschaffung des Knebelparagraphen, der die Meinungsfreiheit so brutal und fürchterlich einschränkt. Und dann eben auch die Arbeitsmarktreformen, die sogenannten. Und was uns betrifft, Werner, dich besonders, die Renten werden wieder an die Inflationsrate gekoppelt. Das scheint ziemlich festzustehen, dass das passieren wird. Ja, dein Wort in Gottes Ohr, aber wir werden dann schon sehen, was davon übrig bleibt. Ich meine, die Geschichte hat uns ja gelehrt, dass man immer vorsichtig und skeptisch sein muss, wenn Sozialdemokraten an die Macht kommen. Aber gut, im Moment jedenfalls, das Schöne war ja, dass das alles unheimlich schnell ging, innerhalb von 2 Tagen. Also ich glaube, jetzt in diesem Moment wird wahrscheinlich der Sanchez schon vereidigt vom König. Und die Koffer sind auch schon gepackt, also der musste innerhalb von 2 Tagen dann den Moncloa-Palast räumen, wo dann in Zukunft der Pedro Sanchez wohnen wird. Heute er hat aber noch kein Büro, weil er ist kein Abgeordneter, er ist eigentlich nicht Mitglied des Parlaments, das ist auch sehr ungewöhnlich. Pedro Sanchez hat keinen Sitz im Parlament. Als Ministerpräsident kriegt er jetzt eins. Moncloa wohnen. Und da ist schon Raum dann da für Büro. Naja gut, aber jedenfalls, heute Nacht hat er schon nicht mehr da geschlafen, der arme Rajoy. Und wo das dann klar war, das Resultat, dann ging die große Euphorie los. Es wurde im Parlament gefeiert. auf der Straße. Colau und Domènech sind von hier, von Katalonien, extra nach Madrid gefahren. Ja, und wie gesagt, wir sind wir auch euphorisch. Natürlich, ja, wir freuen uns. Erstmal eine gute Nachricht, natürlich. Aber hallo. Die, irgendwie hat es so auch an das Franco-Regime erinnert, die ganzen letzten Jahre da, ne, wie die Leute, die unter Franco gelebt haben. Bis er endlich tot war. Da wirst du geboren, dann ist Franco da, dann kommst du in die Schule, bei den Nonnen, Franco ist auch da, dann heiratest du, Franco ist immer noch da, und wenn du stirbst, ist er immer noch nicht gestorben. Also dieses Gefühl hatte man auch mit dieser PP-Regierung da in den letzten Jahren. Die haben uns im Griff und da gibt's keine Möglichkeit rauszukommen. Und jetzt passiert das und natürlich ist das erstmal eine gute Nachricht, würde ich sagen. Aber du hast ja schon gesagt, also ab morgen wird nicht das Paradies ausbrechen, sondern da fangen dann die Probleme erst an. Also jetzt nicht nur mit der Regierungsbildung, eine schwache Mehrheit, sondern eben auch in Zukunft. Die brauchen dann für jedes Projekt oder jedes Gesetzesvorhaben eben eine Mehrheit. Dann müssen sie die Mehrheiten wieder suchen. Jeder einzelne Fall muss dann ausgehandelt werden. Also das ist schon mal schwierig. Und dann zum Haushaltsplan 2018, also für dieses Jahr, vielleicht würde er schon gerne davon weggehen, der Sanchez. Nur ist er eben schon beschlossen, ja. Und deshalb ist eben, haben die jetzt, diese neue Regierung wird dann eben nur einen ganz kleinen Handlungsspielraum haben. Ja. Also, und man muss vielleicht dazu sagen, Werner ist beschlossen und er musste den Basken hoch und heilig versprechen, dass er daran nicht rütteln wird. Genau. Sonst hätten die nicht für ihn gestimmt und es hätte kein Misstrauensvotum gegeben. Also die sollen jetzt ihre soziale Politik machen mit einem Haushalt, gegen den sie gestimmt hatten, weil er eben gerade nicht sozial ist. Ja. Ne? Und auch eben für den nächsten Haushalt, da soll dann ab Sommer darüber beraten werden für 2019. Auch hier gibt es Probleme. Ne? Die Sozialisten, die wollen eben die Vorgaben aus Brüssel respektieren, Obergrenze für die Verschuldung und so weiter. Und Podemos sagt eben Schluss mit diesem Dogma da, Null Defizit, ausgeglichener Haushalt ist das oberste Gebot und so weiter. Ja. Dann ein weiterer Punkt, wo man sieht, dass es alles nicht so einfach ist, in Zukunft die Parlamentspräsidentin, diese Ana Pastor, das wird weiterhin die von der PP sein, die Mesa de Congreso, also die so mehr kontrollieren und organisieren den technischen Ablauf. Also die Verfahrensfragen, die manchmal sehr wichtig sind im Parlament. Die Debatten organisieren, Tagesordnung und so, das ist weiterhin in den Händen der PP. Dann im Senat, also im Oberhaus, hat die PP auch eine Mehrheit, immer noch. Ja. Und wenn dann Gesetze dort vorgelegt werden, dann gehen die nicht so einfach ohne weiteres durch. Ne. Und dann Fernsehen, ne, haben wir vor kurzem, glaube ich, auch was zu gesagt, zu TVE. Die schwarzen Proteste, ja, was da hier praktisch die ARD wäre, ne, fest in der Hand auch der PP nach wie vor, der Präsident, der die Linie bestimmt, ne. Und also das Fernsehen besonders, das wurde von der PP in den letzten Jahren einfach zu einem absoluten Propaganda-Instrument aufgebaut. Ne? Und auch da weiterhin von den 9 Mitgliedern vom Vorstand werden 6 weiterhin von der PP gewählt. Also einfach werden sie es nicht haben, die neue Regierung. Zwölf Uhr am Mittag. Niemands Land és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemands Land. so schön sein. Ja, wenn man nichts, ja, überhaupt nichts weiß. Ich bin mir so lang selbst treu. Ja, bis ich mich verrate und ich bin raus. Ich spiel nicht mehr mit. Hab die Regeln nicht gemacht. Du tust, was dir gefällt und du entschuldigst dich danach. Vielleicht bist du ja doch nur jemand, dem ich mal begegnet bin. Schenkst du deine Liebe? Ja, überall ist doch nichts dabei, ja. Yeah. Dann versenkst du Schiffe. Ja, in der Nacht, weil dich dann niemand danach fragt. Oh, ich spiel nicht mehr mit. Hab die Regeln nicht gemacht. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 2. Juni 2018. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierte Nachrichten im heutigen Niemandsland. Hamburg. Der Cheflobbyist des VW-Konzerns, ein gewisser Herr Jens Hanefeld, ist einem Bericht des NDR-Magazins Panorama zufolge zugleich, Achtung, Beamter des Auswärtigen Amtes. Der Leiter der Abteilung Internationale und Europäische Politik bei VW arbeite seit 2014 als Lobbyist für den Autobauer. Dafür habe ihm das Ministerium Sonderurlaub genehmigt, berichtete das Magazin am Donnerstag laut Vorabbericht. Hanefeld selbst wollte sich gegenüber Panorama nicht äußern. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes teilte auf Anfrage lediglich mit, zum Austausch von Beamten mit der Wirtschaft gäbe es klare Regelungen, die eingehalten würden. Naja, wir wissen alle, das funktioniert so. Die Lobbyisten haben die Regierung schon längst übernommen. Aber hier haben wir es mal ganz toll bewiesen und mal wieder schwarz auf weiß. Und dann muss man eben gucken, wie das Volk diese Leute abwählt oder nicht abwählt. Luxemburg, das EU-Parlament darf Sexismus nicht bestrafen. Ja, das klingt komisch, aber ist leider so. Das EU-Parlament darf Abgeordnete für frauenfeindliche Äußerungen nicht bestrafen. Das Gericht der Europäischen Union in Luxemburg erklärte am Donnerstag Sanktionsbeschlüsse gegen den polnischen Parlamentarier Janusz Korwin-Mikke für unzulässig. Dessen Äußerungen in einer Plenartagung seien zwar besonders schockierend gewesen, hieß es, Sanktionen dafür seien nach der Geschäftsordnung des Parlaments aber nicht möglich. Korwin-Mikke hatte am 1. März 2017 unter anderem erklärt, natürlich müssen Frauen weniger als Männer verdienen, weil sie schwächer sind, kleiner und weniger intelligent sind. Müssen sie weniger verdienen. Ja, so sieht's aus im Europäischen Parlament. So etwas darf man nicht bestrafen. Das ist halt so eine Art Meinungsfreiheit oder wie man das nennen soll. Berlin. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen von der CDU will für 895 Millionen Euro israelische Kampfdrohnen des Typs Heron TP für 9 Jahre anmieten. Naja, zu dem Preis könnte sie die aber irgendwo die dreifache Menge billiger kaufen. Das geht aus einer Vorlage für den Haushaltsbeschluss des Bundestags hervor, die am Mittwoch der Deutschen Presseagentur vorlag. Wenn das Gremium zustimmt, würde die Luftwaffe der Bundeswehr erstmals ein unbemanntes Flugzeug erhalten, das groß genug ist, auch Waffen zu tragen. Über die Bewaffnung soll aber erst nach ausführlicher völkerrechtlicher, verfassungsrechtlicher und ethischer Würderung gesondert entschieden werden. Die Heron TP des israelischen Herstellers IAI ist 14 Meter lang, hat eine Spannweite von 26 Metern und soll eine Übergangslösung bis zur Entwicklung einer europäischen Drohne dieser Größe sein, die bis 2025 angestrebt wird. Thema Zensur in Spanien. Mitarbeiter des öffentlichen Fernsehens DBE, Televisión Española, protestieren seit 6 Wochen gegen redaktionelle Eingriffe der Regierung Rajoy. Ich habe hier einen Artikel vorliegen von Frau Carmela Negrete, die schreibt normalerweise in der Jungen Welt und die führt Folgendes aus. Die Mitarbeiter des spanischen Fernsehsenders DBE als Teil des öffentlichen Rundfunks Radio Televisión Española, RTVE, befinden sich seit 1,5 Monaten im Widerstand. Jeden Freitag treten Moderatoren schwarz gekleidet vor die Kameras. Redaktionsmitarbeiter sitzen in schwarz am Schreibtisch. Damit wollen sie darauf aufmerksam machen, dass im Sender unter der Ägide der Regierung von Mariano Rajoy und dessen Partido Popular, Volkspartei PP, Zensur und Manipulation an der Tagesordnung sind. Die Journalistin Yolanda Alvarez fasste das bei Twitter so zusammen. Die Information über Korruption, die die Regierung betrifft, wird spät gebracht und in einem kurzen 20-Sekunden-Beitrag zusammengefasst. Was andere politische Parteien betrifft, so wird das mittels Live-Übertragung großer Beiträge und umfangreicher Berichterstattung hochgespielt. Also, den Splitter im Auge des Nächsten, den spielt man hoch, den Balken im eigenen Auge, den sieht man nicht. Die TV-Mitarbeiter berichten unter dem Hashtag Así se manipula, so wird manipuliert, darüber im genannten Kurznachrichtendienst. Ziel sei, dass Bürger einen Zugang zur tatsächlichen Situation bekommen, wie die alltägliche Manipulation im öffentlichen Sender funktioniert, den alle mit ihren Geldern bezahlen. Ein Beispiel ist die Sprachregelung. Bei Berichten über die Finanzkrise 2011 und die damalige Einigung mit der Eurogruppe auf Hilfen waren die Journalisten angehalten, den Begriff Kredit mit vorteilhaften Konditionen zu verwenden, statt von Rettung zu sprechen. Mit dem Geld wurden seinerzeit die schwer angeschlagenen Banken des Landes rekapitalisiert. Jüngst sorgte die Affäre um einen mutmaßlich auf unrechtmäßige Weise erworbenen Mastertitel der Präsidentin der Region Madrid, Cristina Cifuentes, PP, darüber hatten wir hier im Niemandsland ausführlich berichtet, für Aufregung. Hier berichtete DBE zwar über den Fall, jedoch ohne die Quelle zu erwähnen, die Online-Zeitung eldiario.es, und stellte in erster Linie die Reaktion der Politikerin in den Mittelpunkt. Klar, es handelt sich hier um eine linke und auch regierungskritische Zeitung und die erwähnt man einfach nicht. Im Februar hatte der Informationsrat des Senders einen Bericht veröffentlicht, aus dem hervorgeht, dass es jeden zweiten Tag zwischen Oktober und Dezember 2017 einen Fall von Manipulation oder Zensur gegeben habe. Demnach berichtete DBE nicht als ein Ermittler in einem Korruptionsfall innerhalb der Volkspartei, Regierungschef Mariano Rajoy vorwarf, Schwarzgelder kassiert zu haben, einfach weggeschnitten. Oder als es Demonstrationen gegen den Bau eines Bahnhofs bei Murcia gab, einfach weggeschnitten, waren diese Proteste laut dem Sender von Chaoten organisiert. Als der PP-Sprecher dem Präsidenten Kataloniens Carles Puigdemont damit drohte, dass er wie sein Vorgänger Luis Companys enden könne, verschwieg der Sender dies ebenfalls. Companys war 1940 vom Franco-Regime ermordet worden. Auch die Berichterstattung über einen Korruptionsfall in Rivas Vacía Madrid, einem Vorort von Madrid, war typisch. Darin sollten Abgeordnete von Podemos und die Vereinigte Linke verwickelt gewesen sein. DBE informierte, muss man da schon sagen, in Anführungsstrichen und mit Kohlenzange angefasst, ohne Quellen zu nennen oder Behauptungen auf Fakten zu gründen. Der Sender musste sich letztendlich wegen der Fake News sogar entschuldigen. Aber bis dahin hatten viele Millionen Leute diesen Lügenquatsch geschluckt. Das Fass zum Überlaufen brachte im April das Verhalten der Staatssekretärin für Kommunikation, Carmen Martinez Castro. Die hatte sich über Menschen, die in Alicante für höhere Renten demonstrierten, empört. Was für eine Lust, ihnen den Mittelfinger zu zeigen und ihnen zu sagen, fickt euch, kommentierte sie. Die Kameras nahmen das auf, ohne dass Martinez Castro es merkte. Die Bilder wurden bei TBE zunächst nicht gesendet. Arancha Torres vom Sender in Valencia warf daraufhin ihren Job hin. In einer Erklärung sprach sie von Zensur. Kurze Zeit später traf auch der TBE-Chefredakteur Enrique Palias zurück. Er trat zurück. Martinez Castro dagegen blieb auf ihrem Posten und entschuldigte sich. Sehr fein war das nicht. Der PP hat im Parlament und im Senat mit ihrer Mehrheit eine 2017 initiierte Reform der öffentlichen Sender gestoppt, die den Einfluss der Parteien verringern sollte. Heute werden immer noch 6 von 9 Mitgliedern des Vorstands direkt von der Volkspartei gewählt bzw. ernannt. Eine unglaubliche Tatsache. Wenn das in Deutschland so passieren würde, da gäbe es einen Aufschrei. Vor einer Woche hatte sich der TBE-Informationsrat an Cecilia Wikström im EU-Parlament gewandt. Man bat die Vorsitzende des Petitionsausschusses, sich mit dem Fall des fehlenden Pluralismus im spanischen Fernsehen zu befassen. Alejandro Caballero, Präsident des Gremiums, das eine Mitsprache der Redakteure in TBE sichert, erklärte auf einer Pressekonferenz dazu. Man hat alles unternommen, um das öffentliche Fernsehen als Lautsprecher der Regierung und der Partei zu nutzen, die Regierung innehat und nicht der Gesellschaft. Wikström versicherte, dass die EU von der spanischen Regierung Aufklärung fordern werde. Ja, also auch noch zu diesem Thema. Es geht dann eben, das Problem ist noch größer. Nicht nur jetzt Fernsehen da, sondern auch in anderen Organismen. Also natürlich die 13 Minister oder wie viele das waren, verlieren jetzt ihren Arbeitsplatz hier, die Armen. Und auch nicht nur Fernsehen, sondern es gibt auch noch andere öffentliche Einrichtungen, die auch betroffen sind, die auch alle jetzt gehen müssen. Halb öffentliche oder halb öffentliche Unternehmen oder sonstigen autonomen Organismen und so. Und die wurden jetzt alle auch natürlich davon überrascht. Da sind jetzt bis zu 1300 höhere Chargen, weiß ich, Ministerialdirigenten und Staatssekretäre und all sowas, Geschäftsführer bei öffentlichen Unternehmungen, die müssen jetzt also auch weg, auch innerhalb ganz kurzer Zeit, haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um Akten zu vernichten und klein zu häckseln, damit nicht noch mehr Schweinereien ans Tageslicht kommen. Ja. Aber gut, wie gesagt, da gab es auch noch eine nette Szene dann gestern vorm Parlament schon, wo die dann so langsam rauskamen. Auch Leute hatten sich angesammelt, also normale Bürger vorm Parlament, um ihr Missfallen oder ihr Gefallen darzutun. Und dann treffen aufeinander der Monedero, Carlos Monedero von Podemos, und die Soraya Sainz de Santa Maria, also die größten Kontrahenten, die man sich überhaupt vorstellen kann, die sich sonst immer gefetzt haben. Und dann der Monedero, der geht dann so ein bisschen euphorisch auf die Soraya zu, packt sie an beiden Armen und sagt, ich freue mich, dass ihr endlich geht, ja. Aber die hat dann ganz gut reagiert, ne? Sagt dann, ich freue mich nicht, dass ihr jetzt ankommt, ne? Aber so ist es halt in der Demokratie. Die Nachrichten in 100 Sekunden, übernommen von der Tagesschau vom heutigen 2. Juni 2018. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. USA-Nordkorea-Gipfel soll doch stattfinden. US-Präsident Trump sagte nach einem Gespräch mit einem nordkoreanischen Gesandten, er wolle Staatschef Kim wie ursprünglich geplant am 12. Juni in Singapur treffen. Vorige Woche hatte Trump den Gipfel zunächst abgesagt. Bundeswirtschaftsminister setzt auf Ausnahmen für deutsche Stahlhersteller. Er hoffe auf Druck aus der US-Industrie, sagte Altmaier der Rheinischen Post. Deutscher Spezialstahl sei schwer ersetzbar. Nach der EU hat inzwischen auch Kanada bei der Welthandelsorganisation eine Beschwerde gegen die US-Sonderzölle eingelegt. Bundesumweltministerin für Nachrüstung alter Dieselautos. In den 17 am stärksten belasteten Städten samt Umland würde das 4,4 Milliarden Euro kosten, sagte Schulze der Funke Mediengruppe. Sie verwies auf die hohen Gewinne der Autobauer. In der Koalition sind Hardware-Nachrüstungen umstritten. Neuer spanischer Regierungschef Sanchez wird vereidigt. Am Vormittag nimmt König Felipe dem Sozialisten den Amtseid ab. Das Parlament hatte gestern den konservativen Ministerpräsidenten Rajoy durch ein Misstrauensvotum gestürzt. Hintergrund ist eine Affäre um schwarze Kassen in Rajoys Volkspartei. USA blockieren UN-Resolution gegen Israel. In dem Entwurf aus Kuwait wurde zu einem Ende der israelischen Gewalt aufgerufen und der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen bedauert. Ein Gegenentwurf der USA, der primär die Gewalt aus Gaza verurteilte, fand keine Unterstützung. Das Wetter. Heute eine Mischung aus Sonne und Wolken mit örtlichen Schauern und Gewittern. Vor allem im Nordosten Gefahr lokaler Unwetter. Höchstwerte 18 bis 28 Grad. Abschluss der Meldungen. Schukai, Nachrichten aktuell. Gewalt begangen von Israel. Da habe ich aber nichts gesehen. Du, Werner? Ich glaube, da war nichts. Das haben die erfunden, um praktisch Israel Palästina in Misskredit zu bringen. Ist immer Friede. Gut, Kim, es gibt doch ein Treffen jetzt. Ja, im Moment gibt es mal wieder ein Treffen zwischen Trump und Kim Jong-un. Vorgestern noch nicht und jetzt wieder und davor schon nicht. Und so geht es halt alle zwei, drei Tage wieder andersrum, je nachdem, mit welchem Bein der Trump aufsteht. Jetzt der letzte Termin, der gehandelt wird, ist der 12. Juni in Singapur. Aber ich glaube schon, dass es am Ende zustande kommt, weil es gibt einen ganz klaren Hinweis darauf, dass Trump sich schon ernsthaft vorbereitet darauf. Und dann haben sie ihm seine Berater also gesagt, der heißt Kim Jong-un. Und es kam dem Trump dann bekannt vor. Dann hat er an Kim Novak gedacht, wahrscheinlich. Kim Basinger. Und die sind ja mindestens in Novak, die Basinger, weiß ich nicht, schon gestorben. Ne? Und dann hat er, aber das weiß so er doch nicht. In seinem Kopf rum, Kim. Ne? Und dann hat er gedacht, das könnte doch vielleicht hilfreich sein, wenn ich jetzt schon mich vorab mal mit einer Person treffe, die auch Kim heißt. Und dann hat er die Kim Kardashian eingeladen in das Despacho Oval im Weißen Haus. Ne? Und es war ganz fantastisch gelaufen. Eine ganz gelöste Atmosphäre. Er hat sogar gelacht. Ne? Und natürlich Presse und Kameras waren da und haben dann diesen historischen Moment festgehalten. Was nicht überliefert ist, ob er versucht hat, sie zu vergewaltigen. Wenn sie ihn dann hat abblitzen lassen, kann ja sein, ne? Dann in dem Fall ist durchaus möglich, dass er dann sauer ist und das Treffen mit Kim Jong-un wieder absetzt. Ne? Das weiß man bei dem Typen ja nie. Are you ready? Wie dem auch sei, es kann sein und es kann nicht sein. Vielleicht gibt es kein Treffen. Irgendwann nie. Mit ihm oder ohne ihn. Das ist die Politik. Das ist eigentlich diese ambigue Politik perfider Imperien, die den Gegner immer im Unsicheren lassen bis zum letzten Moment, welche Absichten sie haben und was sie wirklich machen wollen. Das hat das römische Imperium auch sehr gut betrieben. Herrscher Trajanus. Puigdemont, den haben wir auch wieder auf der Platte. Die Staatsanwaltschaft ist jetzt doch für immer noch wartet die spanische Justiz auf die Auslieferung Puigdemonts. Jetzt hat die Generalstaatsanwaltschaft in Schleswig-Holstein die Überstellung des Ex-Regionalpräsidenten von Katalonien an Spanien förmlich beantragt. Nach eingehender Prüfung halten die deutschen Strafverfolger die Vorwürfe der spanischen Staatsanwälte im Wesentlichen für schlüssig. Sie stellten zudem erneut den Antrag, den Auslieferungshaftbefehl wieder in Kraft zu setzen, denn es bestehe Fluchtgefahr. Ja, das ist auch ein Ja und Nein. Das ist wie Trump. Jetzt wird er doch ausgeliefert. Fluchtgefahr. Wohin will er fliehen? Zurück nach Belgien oder nach Litauen? Nach Litauen vielleicht oder nach Wolgograd oder wohin auch immer. Oder zu seinen Freunden wieder, zu dem flämischen Block, die ihm wieder Unterschlupf bieten. Oder nach Südtirol vielleicht. Puigdemont. Fahren wir fort mit ein paar Meldungen. Soli-Demo gegen Räumung und Leerstand gab es in Stuttgart. Am Montagabend versammelten sich hunderte Menschen vor den zuvor geräumten Wohnungen in der Stuttgarter Wilhelm-Rabe-Straße. Wie das Besetzerkollektiv Leerstand beleben am Dienstag mitteilte, seien zwischenzeitlich mehr als 500 Demonstranten und Demonstrantinnen auf der Straße gewesen. Seit knapp einem Monat hielten eine dreiköpfige Familie und eine Mutter mit ihrem neunjährigen Sohn zwei Wohnungen besetzt. Ihr ursprünglich auf Dauer angelegter Protest richtet sich gegen Leerstand in der Stadt. Also wie gehabt, eine Situation, die mittlerweile in jeder Großstadt Europas gang und gäbe ist. Gentrifizierung, Vertreibung der Bevölkerung und ja, die Übernahme des Wohnraums durch Finanzgeierfonds, die dann damit spekulieren. Geiselnahme in Belgien. Lüttich. Nach einer Geiselnahme und Schießerei am Dienstag im belgischen Lüttich gehen die Ermittlungsbehörden von einem terroristischen Hintergrund aus. Der Täter habe zunächst zwei Polizistinnen von hinten mit einem Messer angegriffen, diesen eine Schusswaffe entrissen und sie dann beide erschossen, teilte die Lütticher Staatsanwaltschaft gestern mit. Dann habe er einen jungen Mann erschossen, der in einem geparkten Wagen gesessen habe. Schließlich sei der Täter in eine Schule geflüchtet. Dort sei er bei einem Schusswechsel mit Polizisten getötet worden. Und noch eine Meldung aus Italien. Athen fürchtet Auswirkungen der Krise. Berlin. Die griechische Regierung befürchtet bei zunehmender finanzieller Instabilität in Italien ein Überschwappen der Probleme auf Irland. Man mache sich Sorgen, wenn Italien instabil sei, da diese Lage zusätzliche Probleme schaffen könne, sagte der griechische Außenminister Nikos Kotsias am Dienstag in Berlin nach einem Treffen mit seinem deutschen Kollegen Heiko Maas von der SPD. Seine Regierung wolle ein stabiles, proeuropäisches Italien. Ob sie das kriegen, ist fraglich. Wozu wir jetzt nichts sagen, sind die Kreuze in Bayern. Die sind mittlerweile offiziell jetzt in allen Amtsstuben aufgehängt worden. Kommen wir zu den Katalonia und den Barcelona und den Tabarnia-Nachrichten im heutigen Niemandsland. Barcelona-Nachrichten im Niemandsland. Noticias de Barcelona a Niemandsland. Thema Protestkultur. 150 Personen demonstrierten am vergangenen Sonntag in Mataró mit Kreuzen aus gelben Handtüchern, die sie am Strand auslegten gegen die Inhaftierung der Separatistenpolitiker durch die Regierung und die Staatsanwaltschaft in Madrid. Mit den Handtüchern umgingen die von den CDRs organisierten Demonstrantinnen das Verbot, an den Stränden gelbe Holzkreuze aufzustellen. Das Rathaus von Mataró hatte dieses Verbot angeordnet, nachdem es Tage zuvor zu Schlägereien zwischen Gelbkreuzlern und Konstitutionalisten gekommen war. Thema Haus im Grünen. Pablo Iglesias und Irene Montero, die umstrittenen Führer und Hausbesitzer der systemkritischen Podemos-Partei, haben das Mitgliederreferendum mit 68,4% Ja-Stimmen gewonnen und bleiben damit an der Parteispitze. Circa 190.000 Mitglieder von Podemos nahmen an der Umfrage teil, allerdings 34% stimmten gegen ihre Parteioberen. Gelitten hat allerdings die Glaubwürdigkeit der linken Alternativpolitiker, die ja bekanntlich öffentlich Wasser predigen, aber heimlich Wein trinken. Spanienfahnen, hunderte von Spanienfahnen wurden als Antwort auf die Gelbkreuzler-Separatisten am vergangenen Sonntag am Strand der Barceloneta von Konstitutionalisten ausgebreitet, um gegen die Gelbkreuze zu protestieren. Circa 1000 Demonstrantinnen trafen sich, um gegen die Diskriminierung des Spanischen in Katalonien Flagge zu zeigen, wie sie sagten. Katalanen und Bürger von Tabarnia zogen von der Plaza Urquinaona zur Plaza Sant Jaume hinunter. Thema Stadtplanung. Ada Colaus Rathausführung beabsichtigt, den Ciudadela Park bis zum Meer zu erweitern. Das heißt, er soll durchgehen bis zum Wasser hinunter. Hierzu wurde eine Kommission beauftragt, die einen Plan zu diesem Zweck aufstellen soll. Der Ciudadela Park ist die drittgrößte Grünfläche der Stadt. Als besonderes Hindernis ist hier die Bahnstrecke mit zahlreichen Schienensträngen zu beachten, die den Park vom Meer sozusagen abschneidet. In diesen Plan eingebettet sind verschiedene urbanistische Aspekte wie den Erhalt des Zoos, der soll garantiert bleiben, Bürgerfreundlichkeit, also keine zusätzlichen touristischen Attraktionen sollen da eingebaut werden und die Pflege des historischen Erbes, das heißt die Gebäude der Weltausstellungen im Park selbst sollen gepflegt und erhalten bleiben. Bleiben wir beim Rathaus. Das Rathaus hat beschlossen, das große weiße Transparent mit der gelben Riesenschleife nicht von der Fassade des Rathausgebäudes zu entfernen. Als Begründung wird angegeben, dass diese Schleife die Ablehnung einer Mehrheit der Bevölkerung Barcelonas gegen die Inhaftierung katalanischer Politiker ausdrücke. Dies teilte der stellvertretende Bürgermeister Gerardo Pisarello am Dienstag mit. PP, PSC und Ciudadans hatten die Entfernung des separatistischen Symbols gefordert. Thema Barcelona, Tourismus und Gentrifizierung. Die Ferienplattform Airbnb nimmt weitere 2.755 Ferienwohnungen in Barcelona von ihrer Homepage. Das Rathaus hatte vor Monaten bereits unter Androhung sehr hoher Geldstrafen erreicht, dass Airbnb 2.500 Ferienwohnungen entfernen musste. Diese Wohnungsangebote sind illegal, entziehen dem Wohnungsmarkt benötigten Wohnraum und fördern die Vertreibung der angestammten Bevölkerung zugunsten internationaler Spaßtouristenmassen. Thema Hafenramsch. 2,5 Tonnen gefälschte Markenwaren, insgesamt 23.000 Artikel, wurden am Dienstag im Hafen von Barcelona vernichtet. Es handelt sich um für den Straßenverkauf bestimmte Ware aus den Fälscherfabriken Chinas. Neues von der Separatistenfront. Der Präsident der Generalitat, Quim Torra, hat 5 neue Conseillers ernannt, um eine Regierung in Katalonien bilden zu können. Es handelt sich um die Posten der Regierungssprecherin, diesen Posten wird eine Frau Elsa Artadi innehaben, den Posten der Kultur, Frau Laura Borras, territoriale Angelegenheiten wird Herr Damià Calvet innehaben, Gesundheit Alba Vergés und Frau Àngels Chacón wird für Unternehmen und Wissenschaft zuständig sein. Die 5 ersetzen die Inhaftierten oder geflüchteten Separatisten, die von der spanischen Justiz reklamiert werden. Thema Wohnungsnot. Das Obdachlosenlager am Triumphbogen, am Arc de Triomphe, hier im Zentrum von Barcelona, wurde am Mittwoch von der Polizei geräumt und aufgelöst. Die knapp 20 Personen hatten bis zum 20. April an der Plaza Catalunya kampiert, wo sie vertrieben worden waren, als San Juan vor der Tür stand. Das heißt die Feierlichkeiten der Rosen und Bücher. Das Rathaus hat Unterkünfte für die Geräumten zur Verfügung gestellt. Unseres Wissens werden die aber zum Teil nicht oder sehr ungern von den Homeless in Anspruch genommen. Thema Armut in Barcelona. Caritas betreut nach am Donnerstag veröffentlichten Angaben zurzeit 36% mehr Familien ohne Obdach als noch vor einem Jahr. Laut Caritas sind 743 Familien obdachlos. Caritas-Direktor Salvador Busquets fordert angesichts dieses Notstands von allen im Rathaus vertretenen Parteien, einen Notplan aufzustellen, um 2000 Sozialwohnungen pro Jahr zu bauen. 4,4 Millionen Euro hat Caritas für Hilfsmaßnahmen 2017 ausgegeben. Dann eine Meldung, die uns betrifft, Werner. Wir gehen ja nach der Sendung immer Kaffee trinken, beziehungsweise ein Bier und eine Tapa und eine Tortilla. Eine Meldung aus der Calle Gibreteria, wo auch das Café Brusi ist. Da gibt es ein seit 1909 existierendes Café, das heißt Café Maison. Du weißt, das ist direkt gegenüber. Da ist ein Chef, der sieht ein bisschen aus wie Heino. Der trägt zwar keine dunkle Sonnenbrille, aber hat so ungefähr den Heino-Kopf und eine Heino-Frisur. Dieses Café existiert also schon seit fast 100 Jahren zwischen dem Plaza San Jaume und der Via Laietana in der Gibreteria-Straße, das gemütliche kleine Café Maison. Und nun hat die Generalitat von Katalonien, Achtung, mehrere Gebäude in diesem Straßenzug zur Versteigerung an internationale Gaia-Fonds angeboten. In einem der Häuser ist also, wie gesagt, das berühmte Café Maison. Die Plattform Resistim al Gothic fordert die Generalitat auf, die Maßnahme zu stoppen. Es gab im Laufe der Woche Proteste am Haus, wurden Plakate angebracht. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Auf einem sieht man einen Geier, so eine Art Geierschnabel-Silhouette. Die ist durchgestrichen mit einem roten Balken und da steht eben Stopp Geierfonds. Wir werden unser Viertel verteidigen. Thema Kultur und Musik in Barcelona. Das Primavera Sound Festival läuft an diesem Wochenende in der Stadt. Der beste Indie-Sound der Gegenwart, so titelt die Festivalleitung ihr Festival. Tanzbar, feminin und starmäßig. Bailable, feminino y estelar. So soll das Festival Primavera Sound sein. Immerhin schon die 18. Ausgabe seit 18 Jahren jetzt hier in der Stadt. Bekannt für seine neuen Tendenzen in der Gegenwartsmusik und seinen unkommerziellen Ansatz. Mittlerweile gibt es aber eine Mischung aus Gratiskonzerten und Eintrittspreisveranstaltungen. Höhepunkte bzw. Leckerbissen dieses Mal sind zweifellos Jane Birkin, die darf man nicht vergessen, und ihre Tochter Charlotte Gainsbourg. Das ist die Tochter, die Jane Birkin zusammen mit dem Musiker Serge Gainsbourg hatte. Wer erinnert sich nicht, Je t'aime ma non plus war in den 70er Jahren eine Hammer. Tolle Nummer, die da aus Frankreich zu uns kam. Jane ist mit dem Bayes Sinfonie Orchester aufgetreten im Forum. Das war schon vorgestern Abend. Und noch etwas Tolles, Björk, die Isländerin, wird hier sein. Die hat auch ein neues Album mitgebracht. Und Achtung, Nick Cave und seine Bad Seeds. Und nun etwas für die Schlagerfans. Sogar OT-Sternchen Amaya wird auf die Bühne treten. Für Musikfans wird an 15 Orten ordentlich was geboten. Schwindelt, Käufer schwindelt mit dem höflichsten Gesicht. Man schwebt in Ängsten, nichts währt am längsten, also warum soll man nicht? freundliche Verbeugung, jede feste Überzeugung, Preisabbau, solide Preise. Ob zu Hause, auf der Reise, jeder Ausblick, wo es sei, selbst für den der Schwinde frei. Alles Schwindel, alles Schwindel, überall, wohin du guckst und wohin du spuckst. Alles ist heut ein Gesindel, jedes Geld und jeder Boy, es wird einem schlecht dabei. Es wird einem schwindelig von dem Schwindel, alles, alles, alles Schwindel, unberufen, toi, toi, toi. Bürger schwindelt, Staatsmann schwindelt, Schwindel, was die Zeitung schreibt. Moral und Sitte, rechts, links und Mitte, ehrlich ist, was übrig bleibt. Alles sucht sich zu betrügen, na, sonst müsste ich wirklich lügen. Eins, das kann ich glatt beteuern. Könnt den Schwindelmann besteuern, hätte der Staat nicht Sorgen mehr, denn dann wär Millionär. Alles Schwindel, alles Schwindel, überall, wohin du guckst und wohin du spuckst. Alles ist heut ein Gesindel, jedes Geld und jeder Boy, es wird rein und schlecht dabei. Es wird dann schwindelig von dem Schwindel, alles, alles, alles Schwindel, unberufen, toi, toi, toi. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Die letzten 20 Minuten im heutigen Niemandsland. Zum Schluss gibt es Kino, Veranstaltungen und Kultur. Die Sonne ist immer noch nicht rausgekommen. Wir haben immer noch eine relativ dichte, weißlich ja, geschlossene Wolkendecke über der Stadt. Werner, was gibt's zu vermelden? Veranstaltungen heute ist zum einen die Vereidigung von Pedro Sanchez durch den König, aber da würde ich lieber nicht hingehen. Aber es gibt auch noch eine andere Veranstaltung heute Abend hier in Barcelona, die würde ich sehr, sehr empfehlen. Da gibt es ein kleines Café, so eine normale Kneipe eigentlich in Gracia, in der Torrente Loya, und die machen am Wochenende immer so Konzerte. Freitag, Samstag laden sie Leute ein. Und da kommt heute Abend in dieser Kneipe El Café um 21.30 Uhr eine sehr interessante Gruppe. Da ist einmal die eine Frau, die Sängerin, und dann noch drei oder vier Musiker, also Gitarre, Kontrabass und so weiter, Klarinette. Wie heißen die? Das ist die Frage. Das haben die sich selber auch gefragt, schon vor ein paar Jahren. Die existieren seit ein paar Jahren. Und die machen, was die machen, ist so ein bisschen dem Berliner Kabarett nachempfunden, also aus den 20er und 30er Jahren. Und die singen dann, oder die Frau singt dann Lieder aus dieser Zeit, ne? Und auf Deutsch und auf Jiddisch. Und seit ein paar Jahren tingeln die so durch Barcelona und machen dann eben ihre Konzerte. Ich war da auch schon mal vor, weiß nicht mehr, 2-3 Jahren oder so, und sehr empfehlenswert. Ja, und jetzt, wie heißt diese Gruppe? Man höre und staune, eine Hommage an Lili Marlene. Die Gruppe heißt Die Frau unter der Laterne. Und also wie gesagt, heute Abend ab 21.30 Uhr, 10 Uhr im Café in Torrente Loya, 48 in Gracia, gratis natürlich. Aber am Ende geht dann jemand da rum mit dem Hut und da kann man dann die Voluntad reinschmeißen. Ah, es la caja inversa heißt das. Ja, das ist die umgekehrte Spende, Kasse. Wenn man will, ja. Mhm. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Unsere beiden Schatten sahen wie einer aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Wenn wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Kinomäßig, was gibt's da? Ja, man ahnt es schon, nächste Woche wieder mal Cineclub Goethe am Dienstag, den 5. Juni um 20 Uhr. Deutsch mit spanischen Untertiteln und der Titel ist Englisch. After Spring Comes Fall. Also vor 3 Jahren wurde der gedreht, der Film. Und hier zur Inhaltsangabe. Die Wohnung von Kugeln durchsiebt. Ihr Mann schwer verletzt. Die junge Kurdin Mina entschließt sich, ihre Heimat Syrien zu verlassen und flieht nach Berlin. Der syrische Geheimdienst spürt Mina aber auf und zwingt sie als Spitzel zu arbeiten. Nach und nach gewinnt sie das Vertrauen syrischer Oppositioneller in Berlin und leitet Informationen über die Widerstandsbewegung weiter. Verzweifelt sucht sie den Ausweg Ausweg aus einem dichten Netz aus Gefangenschaft, Verrat und Gewalt. Ein hochaktueller, dunkler Thriller. Er zeigt eindrucksvoll, dass eine Flucht mit der Ankunft in Deutschland noch nicht beendet ist. Am nächsten Dienstag, 20 Uhr im Goethe-Institut, Eintritt frei natürlich, in der Rouget de Flore 224. So, die Beine auf, bitte. Sie haben sicher Schlimmes erlebt, aber wir müssen das trotzdem prüfen, das verstehen Sie doch. Immerhin haben Sie keine gültigen Papiere und woher sollen wir denn wissen, dass Sie mir die Wahrheit sagen? Letzter Aufenthaltsort? Kirkuk. Türkei? Nein, das ist Irak. Was meinst du, Said? Stimmt das? Kurdisch ja, aber mit syrischem Einschlag. Frau Joan Baez hat der Taz ein langes Interview gegeben und da spricht sie unter anderem über die Anti-Waffen-Bewegung in den USA. Die Sängerin macht mit ihrem neuen Album eine letzte große Tournee. Im Gespräch äußert sie sich über Obama, Trump und darüber, warum sie keine Songs mehr schreibt. Diese Frau ist ja wirklich ein Ereignis. Man kann sie nicht genug loben. Wir lieben sie. Sie ist mittlerweile 71 Jahre alt und sie lässt einfach nicht locker. Die Taz hat sie gefragt, Frau Baez, Sie haben sich nach den Protesten der Schülerinnen und Schüler gegen die Waffengesetze in den USA zuletzt sehr optimistisch gegeben. Ist das ein Funken Hoffnung in Zeiten von Trump? Joan Baez, ja, ich bin eigentlich überhaupt nicht hoffnungsvoll. Seit ich denken kann, war der Zustand der Welt nie so schlecht wie gegenwärtig. Aber es ist wichtig, die Erfolge zu benennen, wenn sie da sind. Und dies ist ein Erfolg. Die Bewegung wirkt frisch, eigenständig, kraftvoll. Diese demografische Gruppe gibt uns sehr viel Hoffnung und wie es lange keine Generation in den USA mehr getan hat. Woran machen Sie das fest? Diese Kids haben schon jetzt etwas verändert, weil die politische Atmosphäre anders ist als zuvor. Niemand hat es bislang geschafft, dass die NRA sich bewegt. Nun aber scheint sich etwas zu tun. Die United und die Delta Airline haben nach Parkland ihre Verbindungen zur NRA abgebrochen. Andere Unternehmen folgen ihnen und das ist ein Erfolg. Fühlen Sie sich bei Demonstrationen wie dem March for Our Lives an die Zeit Ihrer Jugend erinnert? Nein, dies ist ja etwas ganz Neues. Bei uns war das anders. Wir waren sehr jung, aber unsere Eltern waren zum Teil dabei. Die Organisatoren waren älter. Beim March for Our Lives gehen nun die Eltern am Rande des Marsches und halten Abstand. Eine so junge Generation haben wir vielleicht bei den Demonstrationen in Serbien Ende der 90er zuletzt auf der Straße gesehen. Wobei, so jung wie diese Kids waren, die damals nicht. Welches Potenzial heute da ist, meine Güte. Dabei habe ich immer gedacht, diese Generation ist nicht politisch, das war ein Irrtum. Frau Baez, auf Ihrem neuen Album Whistle Down the Wind gibt es ja viele Momente der Rückschau. Wenn wir mal das Tom Waits Coverstück Last Leaf on the Tree nehmen, ist das ein positives oder ein negatives Statement, das letzte Blatt am Baum zu sein? Es ist positiv und es ist witzig. Tom Waits hat einen guten Sinn für Humor. Auch in diesem Song gibt es Verse, die wunderbar blöd sind. Wenn man diesen Song ernst nimmt, wäre das ja deprimierend. Ich bin, und ich muss mich hier korrigieren, sie ist nicht 71, sie sagt selber, ich bin 77 Jahre alt. Machen wir uns nichts vor. Naja, sie ist vielleicht 77, aber sie sieht aus wie 71. Welcome, welcome to Scandinavia. Oh, this is a wonderful show. I mean, I'm in culture shock. In the States, a long segment is 4.5 minutes maximum. Oh, well, we have a lot of time. I know. So, when I saw these pictures, I mean, this brings back memories for many, but how is it for you to see the pictures from back in the days? Who were you then? It's hard to think of that young person as me now. I appreciate watching her and what she did. And I just see a gifted young woman who had already decided to do what she did. You know, take the voice and use it for social change and doing as much good as I could. Have you changed? I mean, a lot. Ein paar Worte zur Künstlerin, dann hören wir ein Lied aus ihrem Album Whistle Down the Wind und dann müssen wir auch schon raus. Also wie gesagt, Frau Joan Baez ist 77 Jahre alt, sie ist eine US-Folksängerin. Sie schloss sich den Protesten gegen den Vietnamkrieg an, unterstützte die Civil Rights Bewegung und trat 1963 beim Marsch auf Washington auf. In den 60ern und 70ern veröffentlichte sie 17 Alben, seither nur noch 2. Nun gibt es eine Tour, die war vorgestern in Hamburg. Dann wird sie im Juli in Wien sein, am 28. Juli in Halle, am 29. Juli in Berlin. Werner, da müssten wir eigentlich hinreisen und da ins Konzert gehen. Dann wird sie in Ludwigshafen sein, am 1. August, und in Schwetzingen und am 3.8. in Köln. As a very young person, during the years, I grew up here all of my life, but I dream someday I'd go where the blue-eyed girls and the red guitars and the naked rivers flow. I'm not all I thought I'd be. I've always stayed around, and I've been as far as mercy and ground, frozen to the ground. I can't stay here, and I'm scared to leave, so kiss me once and then I'll go to hell. I might as well be whistling down the wind. Buses at the corner, clock on the wall, broken down. Ja, dann sehen wir uns vielleicht im Kabarett, die Frau unter der Laterne. Heute Abend. Heute Abend, ist ja kein Fußball, ist ja alles vorbei, oder? Na, dann sind ja gute Ausgangsbedingungen, da hinzugehen. Vielleicht noch ein paar Worte zum Spiel, hast du dich auch so geärgert? Zu welchem? Ach, habe ich schon wieder Liverpool verdrängt. Ja, diesen Torwart würde ich wirklich nach Sibirien schicken, in ein Umerziehungslager. Ich bin nicht einverstanden. Ich halte ihn nach wie vor für einen guten Torwart, aber er hat natürlich sowas zwei ich Sachen noch nie gesehen. Verbockt, ja. Aber jetzt gibt's andere Theorien schon. Ja, der wurde gekauft. Nein. Ach, immer diese banalen Erklärungen. Nee. Da gab's kurz bevor dann diesen Ball so blöd abgeworfen hat, dass der Benzema den reinhauen konnte, kurz davor ist Sergio Ramos eingestiegen gegen den Torwart und hat ihm im Ellbogen an den Kopf gehauen. Und danach hat der Torwart signalisiert dem Trainer, dass er irgendwie Sehstörungen hat und irgendwie und da ist der Klopp aber nicht drauf eingegangen, also vielleicht hängt das auch da zusammen, habe ich nur gehört, weiß nicht, ob es stimmt. Gut, wir müssen raus, Werner. Ja, dann wollte ich dich noch beglückwünschen zu deinem scharfen Blick. Joan Baez ist 77 und sieht wie 71 aus. Ich bin keins von beiden. Ich liege genau dazwischen mit 74. Aber wie ich aussehe, das weißt du doch. Gut, siehst du aus. Und jetzt müssen wir raus. Tschüss, Werner. Dann hoffen wir, dass wir nächste Woche nicht noch älter aussehen. Ne? Bis zum 9. Juni. Dann. Jo, tschüss, Agur. Meine Damen und Herren, werden Sie glücklich, hören Sie weiter Kontrabanda. Jetzt kommt gleich unser Freund Albert mit Musicas del Ciclo. Levin, Musik aus dem 20. Jahrhundert. Tschüss, Agur. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias. Nos vemos. Gracias y hasta pronto.